da find ich ja die spröde Schöne. Und um so einer geringen Pflanze wegen wollte man meine Fußsohlen behämmern? Was war denn eigentlich mein Verbrechen? Dass ich mich in eine Blume vergaffte, die auf fremden Boden versetzt war? Es ist doch eine verdammte närrische Sache um die Liebe. Ein Küsschen, dächte ich, ließe sich entschuldigen.